50 languages. 10. 10. Gestern, heute, morgen. Gestern, heute, morgen. Gestern war Samstag. Gestern war Samstag. Gestern war ich im Kino. Gestern war ich im Kino. Der Film war interessant. Der Film war interessant. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Heute arbeite ich nicht. Heute arbeite ich nicht. Ich bleibe zu Hause. Ich bleibe zu Hause. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Morgen arbeite ich wieder. Morgen arbeite ich wieder. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Peter. Das ist Peter. Peter ist Student. Peter ist Student. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Martha. Das ist Martha. Martha ist Sekretärin. Martha ist Sekretärin. Peter und Martha sind Freunde. Peter und Martha sind Freunde. Peter ist der Freund von Martha. Peter ist der Freund von Martha. Martha ist die Freundin von Peter. Martha ist die Freundin von Peter.